Also das ist so ausgeschlossen. Das weiß Frau Meier hundertprozentig und das weiß sein Sohn hundertprozentig, wissen beide, wissen alle, dass Frau Kloh mich nicht kannte und ich Frau Kloh nicht und dass ich niemand dahin kommen konnte. Dann hätte er wieder auszubaden gehabt, wie er sprach, auszubaden. Ja, wegen des Grundstückskars. Sie sollten denn verfrischen, ich darf Kars nicht das Tennis mitbringen. Das gibt es nicht. Ich habe mit keinem Menschen über spanischen Verkauf gesprochen. Bringen Sie mir einen Menschen, den ich Spanien angeboten habe. Es gibt keinen Dr. Schmitz. Das ist eine imaginäre Person, die irgendwie erfunden ist. Vielleicht aufgrund dieses Briefes, das Frau Meier den Brief gesehen hat, Schmitz gelesen hat, macht sie ein Mehr daraus. Kann Frau Meier gut, ist eine sehr gute Frau Meier hat es am Telefon, aber Schmitz nicht gehört. Ich persönlich kenne keinen Dr. Schmidt. Das kennt niemand einen Dr. Schmidt. Nur Herr Braun erzählte, dass Sie ihm einen Dr. Schmidt suchen. Er wollte... Der Liberal, nicht wahr? Nicht nur Frau Meier, nein, ja. Auch andere. Also es ist schwierig, er wollte den Herrn Schmidt, Willi Schmidt, das ist ein Vetter, der in den wollte er unbedingt kennenlernen, mit ihm sollte ich zu ihm fahren. Vielleicht... Frau war ja ein Mann, der Fantasie begabt, alles Mögliche erzählte. Er sprach wahnsinnig mit mir. Er hatte einen unglaublichen Geschichtsgang und machte auch in meiner Person Märchen. So hat er zum Beispiel, werde ich nie vergessen, der Frau Meier plötzlich gesagt, aus weiter Himmel, du musst der Lehrer gratulieren, Renate. Du hast gerade von Lothar Grün 20.000 Mark nachgezahlt bekommen. Das war vollkommen erfunden. Was machte er sowas? Nun fragte ich ihn die Lehrerin, warum hast du das eigentlich gesagt? Sagte, um den Schütz zu schaffen. Ja. Das war seine Art. So konnte er auch, hätte er vielleicht auch was von einem Schmitz sagen. Nun, aber nicht nur der Frau Meier, sondern auch anderen Personen gegenüber von Schmitz erwähnt zeigen. Und genau das, wo Frau Kloh nach dem Brief des Dr. Schmitz oder des Frauen, in dem Dr. Schmitz eingesetzt wurde, dem Dr. Schmitz den unteren Raum zeigen wollte, genau an der Stelle, wo der Frau Kloh geschaffen, doch keine Geschichte. Sie hat sich nicht gewehrt, das Schutzland als erste Mal. Dann ging der Täter herauf und schoss den Frauen und traf schlecht, verletzte ihn zunächst nur. Zu welcher Zeit ist das denn wohl gewesen? Das kann ich gar nicht begreifen, das kann so. Frau Kloh muss vor 19.45 Uhr oder 44 genau erschossen worden sein, was man bei einer stillstehenden Uhr feststellen kann. Der sieht hier keine Spuren da, Schuhspuren, Fingerabdrücke. Das war in der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck, die hat dann den Mundschutz festgestellt hat. Das ist doch wieder die. Ich habe gesagt, das war ja. Ich bin die Bedauernswerte, bloß weil Herr Rodato schläft oder was hat er in der Nacht gemacht. Im Anschluss daran hat er mir nur nachgestellt. Mir Liebesbriefe geschrieben. Ich dachte, ich bin im Fall. Also, das bringt das habe ich sein und diese Sache. Mich willkommen. Na, Frage, da werden Sie mir befehlen, was das Thema ist. Was Sie wissen, ich will von mir entscheiden. Was soll ich von Fehler erzählen? Ich weiß, wenn Sie etwas wissen. Ich weiß nichts von Fehlbach, als dass es ein Mensch ist, der Kreuzworträtsel löst und schläft, wenn er zu Hause ist und seine Mutter mit ihm schimpft, wenn er wieder nicht ist, mit der allabendlich sein Bierchen trinken geht und mit seiner Freundin sehr gut ist, ein Arbeitsfeld. Ein sehr ordentlicher Mann, der reizt im Gespräch ist mit seiner alten Mutter. Ein Mann ist mit Gespräch ist und alles für die Mutter tut. Oder nicht auch alles für Sie? Nein, hat keine Gelegenheit. Wieso auch für mich? Das ist doch ganz abwegig. Nicht ganz abwegig. Vollkommen abwegig. Ich bin natürlich, ich hatte dem Mann die Treue, weil er meiner Tochter und mir und meinem Mann das Leben gerettet hat. Das ist ja ganz klar. Das habe ich ihm damals zugesagt, dass ich immer den Kontakt mit ihm weiterführen würde. Er litt damals sehr darunter, dass er aus so einem kleinen Milieu kam und ich hatte also etwas Flug nach oben. Ich kenne keinen Täter. Ausgerechnet Herr Fehrbach, der in einem derartigen Schwächezustand damals lebte, von einem Kollaps zum anderen fiel, nur Schaum vor dem Mund und nicht denken konnte, und schlecht und übel war, fettlich. dass ich fürchtete, ob der das schafft, wenn er mit zum Bahnhof fährt. Ein Häufchen Elend war das immer. Ja, also ich zeige Ihnen den Stich und das machen wir mit Stichchen. Vielleicht kann man auch den Stich noch einmal haben. Ich glaube, vielleicht. Ich lese mal den Brief genau vor. Ich sage, Costa Brava, 28. September 1990. Seit dieser Zeit waren Sie mit Frauen von dort in Spanien. Ja, beim ersten Mal. 28. September 1959 sogar. Derzeit waren Sie dort. Ja, also der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist wohl hier falsch angegeben. Liebe Friedel, der Überbringer dieses Briefes ist Graf Dr. Schmitz aus dem Rheinland, von dem ich ja schon gesprochen habe. Ein Brief, den ich nie Frauen, wenn kein anderer, von dem ich hier schon gesprochen habe. So kann man auch im Rheinland reden, aber nicht im Rheinland. Auch der Dr. Braun sprach auch nicht nur Bayerisch. Ja, aber niemals. Hat eine sehr gute Sprache gemacht. Ja, warum hat er das auch nicht sehr gut geschrieben? Von denen ich hier gesprochen habe, ich spreche nicht in Deutsch. Die anderen Briefe von Frauen sind einwandfrei. Eben. Wohl familiär, mit einer Ausdrucksweise, ja. Aber in einem einwandfrei nicht zu beanstanden in Deutsch. So ist es. Aber von denen ich hier gesprochen habe, ist es rheinländisch direkt. Nicht das Komische. Hat doch Herr Rodatus gesagt, Frau Meyer hätte nach 4-5 Tagen einen Brief angebracht. Nein, der Brief war bereits bei Besichtigung der Polizei am Tatort. Wurde von der Polizei aus irgendwelchen unverständlichen Gründen nicht sichergestellt. Er befand sich bereits am Tatort, sagen die Polizei davon absolut aus. Er befand sich am Tatort, wurde auch herausgenommen aus dem Sekretär, aber man hat ihm keine Bedeutung beigemessen. Er lag im Sekretär. Da hat ihn die Polizei herausgenommen. 25. Die Unterschrift den Otto. Den muss der doch eingeschlossen gewesen sein. Wer hatte denn die Schlüssel zu dem Sekretär? Der Sekretär war Otto. Steckt der Schlüssel. Die Unterschrift Otto kann richtig sein. Bitte? Die Unterschrift Otto kann richtig sein. Die Verdachtsgründe im Wesentlichen unerhörbar. Ich verstehe, also, wenn Sie mal in guter Weise die Sache mit dem Datum in Verbindung bringen soll, das ist ja nicht ganz verständlich. Also wenn der Brief gefälscht worden ist und er lag an sich in dem Sekretär, ja. Was konnte er da für eine Bedeutung haben? Ich verstehe es auch nicht. Das, ja, also hier im Einzelnen Schlussfolgerung zu ziehen, ist nicht Aufgabe dieser Vernehmung. Dann nur, damit Sie ihn aufklären kann, Herr Schaffer, da kann Sie etwas beitragen dazu. Ich kann Ihnen noch hier eine Erläuterung angeben, dass der Brief ein Datum tragen muss von der letzten Spanienreise. Denn er wurde Costa Brava übergeschrieben und damit besteht nicht die Möglichkeit, ein anderes, ein späteres Datum anzusetzen. Denn letztmalig vor der Tat war er in dieser Zeit in Spanien. Und wenn er den Schmitz in Spanien kennengelernt, musste ein Datum von der Spanienreise in den Brief hinein. Und deshalb dieses Datum. Er kann aber auch so konfus gewesen sein, dass er den Brief tatsächlich in der Kaulbaustraße geschrieben hat und ganz in Gedanken Kaulbaustraße geschrieben hat. Und irgendein Datum, Schwurspurspurs, wie er immer gesagt hat. Vollkommen konfus. Nein, das ist in Costa Brava überschrieben und es heißt, ist ein sehr wichtiger Mann für mich hier in Spanien. Das heißt, dass er befand sich zur Zeit in Spanien nach diesem Krieg. Und dann schreibt er das nicht. Ja, das stimmt. Und die Bemerkung. Und dass er den vielleicht vorher geschrieben hat, um das alles mitzunehmen, der Mann macht ja Vorratswirtschaft, das war ja einmal. Das halten Sie nicht für möglich, was der Mann vorher alles betrieb, wenn er eine Reise machte. Der dachte in den 10 Wochen voraus. Für jede Minute wusste er etwas. Glauben Sie mir, das war der aktivste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Fast. Ja, wenn er den Brief geschrieben hat, muss er den Schmitz kennen, den Schmitz kannte er nicht. Nee, dann muss er da, zu dem Zeitpunkt, muss er einen Mann namens Schmitz gekannt haben. Den kannte er aber nicht. Und ein Schmitz war niemals im Hause von Braun in Töking. Wissen Sie doch gar nicht. Ja, was meinen Sie, wie viele Leute da außen eingingen, wovon die anderen nichts wussten? Er ließ doch niemanden an etwas riechen, das war doch seine Tour. Keiner darf vom anderen etwas wissen. Es ist nur eigenartig, dass Sie Dr. Schmitz bei ihm eingeführt haben und hier Dr. Schmitz auch da. Ich habe keinen Dr. Schmitz eingeführt. Er wollte lediglich meinen steinreichen Vetter kennenlernen. Und der heißt zufällig Schmitz. Ja, das haben Sie früher schon bei der Polizei gesagt. Wie weiß ich, kann ich den Namen Schmitz nicht sagen? Ist der Umschlag aufgehoben worden? Nein, der Umschlag nicht. Das ist der Überbringer des Briefes. Das heißt, er bringt worden nicht. Ja, ach so, soll ich nicht anfangen? Ach, Umschlag. Ja. Damit kann ein Umschlag nicht vorhanden sein. Ja, und was jetzt an sich vermutet, dass das zeitmäßig zusammentritt mit dem Mordtag irgendwie, diese Geschichte der Brief? Wo ich vermutet wird? Also ich meine doch, weil doch an sich der Zeitraum doch an sich, sieben Monate. Ja. Nun, also wir sind aber bei der Vernehmung der Geschichte und an sich nicht bei einer Vernehmung meiner Person. Ich wollte nur mal, Herr, ich sagte Ihnen ja, ich will mit dazu beitragen, ich war dabei zu finden. Wenn da irgendetwas erörtern will. Und deshalb bin ich mir fragen zu entschuldigen, bin ich da. Also will ich Ihnen etwas vorhalten, halten Sie es für völlig ausgeschlossen, dass der Täter diesen Brief an den Tatort mitnahm, der Frau Polizeistelle mit diesem Brief Einlass fand und somit von Frau Klohn gewirkt wurde. Und somit Zutritt zum Tatort bekam. Frau Klohn den Brief las und in den Sekretär hineinlegte. Haben Sie dies für möglich oder ist das ausgeschlossen? Ich kenne Frau Klo aus den Schilderungen nur so, dass sie eine sehr ablehnende Frau war, die keine Menschen öffnete, wenn geläutet wurde unten am Gartenzaun. Sie war aber vorbereitet, dass der Mann kommt. So, jetzt weiß ich. Dann rief sie immer, das hat er mir hundertmal vorgehalten, sie immer rief, wer ist dort, und sie macht mich auf. Und es wäre furchtbar schwierig, dass irgendwelche Bekannten mal zu ihm kämen. Das hat er hundertmal erzählt und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt ein Mensch mit solch einem obskuren Schreiben da sich Einlass verschaffen kann. Das halte ich für, nachdem Herr Dr. Paul mir die Frau Klode geschildert hat, unglaublich robust. Ja, allein vielleicht nicht, aber im Zusammenhang mit dem Anruf nicht bei Stiafes kommt, der Schmitz und die Vera. Das hat er angerufen. Aber ich... Warum soll ich denn erstmalig, wenn meine Mutter sterben will, fahre ich nach Pöcking? Also so was Unwahrscheinliches. Ich werde in Bonn dringendst gebraucht. Das ist doch wahr. Und ich zu Frau Klo. Frau Klo, er hat eine Frage. Ja, er hat an dem Tag. Naturgemäß musste sie ja. Aber sie wollte ja geheiratet werden. Und sie wusste ja alles Mögliche. Und hat ihn kujoniert noch und noch. Sie hat an dem fraglichen Abend des Mordtages einen Anruf von Braun bekommen. Sie möge aufstehen, weil sie im Bett lag und dass sie im Bett lag, ist auf andere Sachen nachgewiesen. Und weil die Vera und Schmitz kommt und ihr ein Grundstück verkaufen will. Herr Staatsanwalt, es ist ausgeschlossen, dass Herr Dr. Braun jemals zu Frau Klo von Vera gesprochen hat. Das gibt es nicht. Ob er zu Frau Klo von Vera gesprochen hat, das weiß ich vielleicht nicht genau. Und dass ich nach Pöcking kommen sollte, ausgerechnet zu dem Termin, wo ich eilig bin und nach Bonn dränge, ausgerechnet zu diesem merkwürdigen Zeitpunkt. Nein. Ja. Im Einzelnen habe ich... Das sind anderthalb Stunden von München nach Pöcking. Zum Gehör, der hat keinen Fall mehr. Die Einzelheiten der Sachen, die werde ich Ihnen morgen vorhalten. Und dann werden wir morgen die Vernehmung fortsetzen. Sie sind also einverstanden, dass Sie nicht morgen früh, sondern erst morgen Nachmittag den Ermittlungsrichter vorgestellt haben. Ja, bitte. Ich bin damit einverstanden, wenn ich nicht morgen früh, sondern erst morgen im Laufe des Nachmittags den Ermittlungsrichter vorgestellt werde. Dann wird heute die Vernehmung unterbrochen. Und in diesem Zimmer setzen wir sie dann morgen früh ab 9 Uhr. Ja. Ich habe ja. Also wollen wir heute die Vernehmung von gestern fortsetzen. Nun zu den einzelnen Zeugen. Also heute ist der 4. an dem die Vernehmung fortsetzt. Sie haben gestern angegeben, dass Herr Braun sich von einem Herrn Queser bedroht fühlte. Und können Sie mir die einzelnen Punkte nochmal angeben, aus welchem Grunde Braun durch Queser sich bedroht fühlte? Gesprächsweise gekommen, also er fürchtete diesen Mann, zumal Frau Katja Hinze eine furchtbare Angst vor ihm hatte. Ich glaube, diese Angst hat sich von Frau Hinze auf Braun übertragen und Daraus muss das entstanden sein. Und hatte bei Frau Hinze gewohnt, in dem Jahr vorher, in der Avisgarten heißt das wörtlich. Und da wohnte auch Herr Feser und da waren die 4 Wochen lang dauernd zusammen gewesen. Und Braun hatte keinen guten Eindruck von Herrn Feser. Aber er ließ ihn dann kommen, weil er wiederum Angst vor der Hinze hatte. Wurde zusammen mit Feser irgendwo in ihrer Gegenwart mal etwas gesprochen, darüber, wie man jemanden umbringen könnte? Ja, das ist gesprochen worden. Und zwar hat Feser dann gesagt, es wäre eine Kleinigkeit, demjenigen tät man etwas im Bein oder so. Und dann schlief der ein und wurde abtransportiert. Und Braun machte ganz große Augen und wurde sehr ängstlich. Und ich habe die Sache abgebogen, habe Feser gebeten, er möchte doch diese Witze unterlassen. Und es wäre ja, damit könnte man nämlich Spaß machen. Also er fühlte sich, ein sehr kleiner Draufgänger-Typ, dieser Mann, der fühlte sich so etwas als Angeber. Ich glaube nicht, dass da ernsthaft was dahinter zu suchen war. Wurde in Ihrer Gegenwart also tatsächlich von Gift gesprochen? Ja, es wurde von Gift gesprochen. Der Herr Feser hat bei seiner Vernehmung angegeben, wörtlich von einer Vergiftung durch ein Pflanzenschutzmittel oder durch ein anderes Gift habe ich mich mit Dr. Perron, mit der Brüne oder der Hinze nie unterhalten. Feser hat wörtlich gesagt, verwende doch nicht das Wasser, das hat auch Dr. Braun hier, der Frau Meier erzählt und anderen Leute. Draußen stand Wasser, wir hatten noch oben kein Wasser. Und das Wasser wurde zum Kaffeekochen benutzt. Das war ein besonderes Quellwasser, was ich mit dem Wagen holte. Und dann sagte Feser morgens, was du trinkst von dem Wasser, Otto Braun, Otto, da könnte doch die Hinze dir E605 hineingetan haben, wörtlich. Aber das war auch nur ein Witz von dem Mann. Also sind Sie der Ansicht, dass auch Herr Feser insoweit eine Unwahrheit sagt? Ja, der Mann hat das scherzhaft so gesagt, frühmorgens. Und ich kann mich deshalb so genau erinnern, weil ich daraufhin die Karaffe ausgegossen habe auf die Blumen und bin runtergefahren und habe neues Wasser geholt, was immerhin 7 Kilometer Fahrt für mich war. Und ich ihn dann gebeten habe, sollte das diese Scherz unterlassen. Es war ja wirklich nur ein Witz von dem Mann. Aber Braun sagt nun jedem Menschen einen Verfolger. Hat Dr. Braun damals in Ihrer Gegenwart zu einem Feser Folgendes geäußert? Würdest du mir noch einen letzten Freundschaftsdienst erweisen, worauf Feser ihn erwidert haben soll? Ja, jeden, der in meiner Kraft steht. Dr. Braun soll darauf geantwortet haben, wenn ich einmal eines plötzlichen Todes sterben sollte, dann lass bitte meine Leiche exhumieren, denn ich glaube nicht, dass ich eines natürlichen Todes gestorben bin. Ja, das sagte er zu allen Leuten. Das hat er auch von mir schon schriftlich bekommen, 100 Mal. Immer wieder. Hat Dr. Braun diese Äußerung tatsächlich getan? Ja, aber auch, das war seine Art von Humor, sein Nacken. Also nehmen Sie bitte zurück, was sagen. Also das hat er gesagt. So ähnlich, also bitte nicht ganz genau so in etwa, nicht wahr? Also die Äußerung. Aber auch nicht zum Abschied etwa, sondern anlässlich eines feuchtfröhlichen Abends, wo sehr viel getrunken wurde. Nicht zum Abschied. Und die Äußerung, Dr. Braun, die Herr Feser auf Blatt 49 in der Akten, 1, 2, 3, 4, 5, der Absatz. Die ersten 5 Teile angibt, hat Dr. Braun tatsächlich sinngemäß so getan. Aber nicht beim Abschied etwa, sondern abends, als die zusammen wenigstens schon 3, 4 Flaschen Sekt getrunken haben. Ja, das steht auch da, nicht wahr? Die beiden saßen an einer Bar zusammen, und zwar mit ihm und auch Frau Feser. Ja, also die haben wahnsinnig viel getrunken, die beiden Menschen. Ja, Feser auch, oder? Ja, sicherlich Feser trank. Und Frauen auch. Frauen insbesondere trank sie. Und Frau Hinze? War ja nicht dabei. Die trank, die trinkt morgens schon Cognac aus Wassergläsern. Und die Frau Klohn hat die auch viel getrunken? Das weiß ich nicht. Und die Frau Meier? Frau Meier soll sehr viel trinken. Und Frau Weigern? Frau Weigern trinkt auch. 77, 72. Ja, das wäre dann zunächst mal der Vorhalt nach der Frage. Dann wollen wir zu dem gestrigen Punkt nochmal zurückkommen. Wie war die Sache mit dem Nerzki? Wann haben Sie das, also die Nerzstola? Also ich hatte eine Nerzstola, die hat mein Mann mal von einer Reise mitgebracht. Die hat er entweder in Berlin oder in Leipzig oder von irgendeiner Kollegin billig erworben. Es war ein ganz kleines Stück, ein Kragen, möchte ich sagen. Kein Cape, keine Stola, ein Kragen war es. Und ich habe dieses Ding lediglich mal einmal oder zweimal getragen, aber nichts machte furchtbar alt. Und als meine Mutter dann kam und Herr Lothar Brüne meine Mutter um Geld bat, habe ich ihr diesen Kragen mitgegeben nach Bonn. Der ist dauernd im Brunnen gewesen. Den hat meine Mutter getragen, diesen Kragen. Ja, wann haben Sie den Nerzkragen von Ihrem Mann erhalten? Das war 1953, haben wir geheiratet. Das wird 1953 gewesen sein. 1953. Ja. Und wann haben Sie den Kragen Ihrer Frau Mutter übergeben? Ja, vielleicht 54 oder Ende 53, 54. Und der war immer in Bonn. Meine Mutter liebte Nerz und... Sind Sie jetzt im Besitz einer Nerzstola? Ja. Woher haben Sie diese? Ja, das ist dieser Kragen. Den habe ich verlängert durch ein Nerzfell. Ich hab mir das heute Nacht überlegt. Dazu hat mir doch ein Mann geholfen. Ich dachte gestern, ich hätte es alleine gekonnt, aber ich habe mir das heute Nacht überlegt, dass ich da nicht hundertprozentig richtig gesprochen habe. Dieser Mann wohnt, er ist ein kleiner Kirschner, der mir das für wenig Geld gemacht hat. Der hat mir dies auseinandergezogen. Wissen Sie, man kann ein Fell in die Länge ziehen. Es sind 6 kleine Felle, die hat er bis Ultimo, wie er sagt, auseinandergezogen. Jetzt ist es eine immer noch zu klein für mich. Also es sind 6 Felle? Ja, es sind 6 langgezogene Felle. 6. Und ich habe ein 7. Fell hinzugekauft und das ist hinein dran gesetzt worden. 6. Größer. Ja, sind Sie sich sicher, dass es 6? Ja, es sind 6 solche Streifen. 7 Felle sind. Ja, es sind 7. Sind es nicht 13? Es sind 6 solche ganz langen Streifen, sind 6 Tiere. Ja, das weiß eine ich. Zwischenfrage, wie lange stellt sich ein Nerzfell vor? Ja, so. Das kann man doch dehnen mit Flüssigkeit irgendwie. Wahnsinnig lang dehnen. Durchschneiden, die schneiden das schräg. Ja, also wenn ich es wiederholen darf, Sie geben an, diese Nerzstola, die Sie zu Hause haben, haben Sie wann wieder zurückgenommen in Ihre Wohnung? Als meine Mutter tot war. Also im Jahr 1960? 1960, im Sommer 1960. Ja, Sommer 1960. Habe ich die wieder an mich genommen. Und dann wurde sie geändert? Ja, dann habe ich sie geändert. Habe ich zunächst selbst versucht, das irgendwie zu ändern, keine Kragen drauf zu machen, sondern was Langes drauf zu machen. Aber das ging nicht. Und dann habe ich mich erkundigt bei einer Frau Berger im Tal. Und da habe ich dann diesen kleinen Kirschner kennengelernt. Der gesagt und hat, wo ist das Kirschner? Ja, die Adresse war. Ist der auch in der Nähe des Tals? Nein. Der hat mir das umgeändert bei 100 Mark oder 120 Mark. Ja, das kann doch noch nicht so lange hier sein. Ja, ich weiß es auch wirklich. Ich muss das nachsehen zu Hause. Wirklich, ich weiß sowas nicht. Haben Sie noch eine Rechnung darüber? Man könnte den Mann ja fragen, wäre viel einfacher. Ja, wenn wir nicht wissen, wer der Mann ist, dann kann man doch, das weiß ich schon. Das weiß ich dann schon. Ich muss meine Tochter fragen. Also Ihre Tochter wüsste, wie der Mann heißt? Die weiß, wie der Mann. Man kann ja bei Berger anrufen, wie der Mann heißt. Der wohnt in der Gegend der Pariser Straße, des Pariser Platz. Berger, wer heißt Berger? Berger ist eine Großhandlung, Pelzgroßhandlung im Tal, in der zweiten Etage eines Hauses, ich weiß die Nummer nicht. Und von dort ist der Radlsteg, vielleicht dritte Haus nach rechts. Ja, und von dieser Firma haben Sie einen Kirschner empfohlen bekommen. Und zu dem sind Sie den traf ich, Ja, den traf ich dort mit dem Mann, habe ich mit den Leuten, mit dem Inhaber, der war gestorben, mit den Leuten, die jetzt dort sind, habe ich gesprochen, ob man das in die Länge ziehen könnte. Waren die gesagt, ohne weiteres. Ja, also, wie... Es war ein kleiner Kragen für einen kleinen Menschen. Ja, können Sie mir sagen, wie lang der Kragen war? So, bis hier. Ja, also... ich meine jetzt, also er war zu klein. Der Länge nach war ein Meter lang, oder? Das Ganze vielleicht so lang. Ja, das sind etwa 3/4 Meter. Ja. Aber es geht doch nicht drüber, über Ihre Schultern. Nein, es ging auch nur bis hier. Es war eben ein Kragen. Er konnte vorne nicht übereinander geschlagen werden. Nein, nein, nein. Bei einem kleinen Menschen sicherlich. Und aus wie vielen Fällen bestand dieser Kragen? Ja, ich nehme an, es sind 6 solche Rippen. Also aus 6 Fällen? Aus 6 Rippen. Großen Rippen. 6 solchen Rippen. Die verjüngten sich so nach vorne spitz. Es wurde kürzer. Ja. Und nach der Änderung im Jahr 1960 war es eine Schola. Ein gerades Ding, immer noch zu klein. Ja, ein gerades. Auch jetzt ist es noch zu klein? Ja, es ist nicht klein. Wurde bei dieser Änderung 1960 auch das Futter geändert? War kein Futter drin. War nie ein Futter drin. War nie eins. Und war jetzt? Nie ein Futter drin. Ein Samtfutter. Das schlug der Mann mir vor, weil es nicht, damit es nicht rutscht. Jetzt ist ein Samtfutter drin? Ja, ist ein Samtfutter drin. War früher nie. Überhaupt kein Futter drin? Nein, war nie ein Futter drin. Die Angaben reichen dann zunächst zu dieser Sache. Dann, ja, können Sie sagen, wo der Koffer von Dr. Braun in Ihrer Wohnung sich befindet? Im Trockenraum des Hauses, Karlbachstraße 40. Also am Schreibtisch? Nein, im Keller ist ein Im Keller. Meine Tochter. Hat zu diesem Trockenraum jeder Zutritt? Viele. Sind die Hausbewohner? Ja, also man muss den Schlüssel erfragen bei der Hausmeisterin und dann kann man da rein. Aber es wäscht in dem Haus niemand. Ich finde, es mit der Trockenraum so gut wie nicht benutzt. Und wann haben Sie den Koffer damals aus Technik bekommen? Vielleicht 4 Wochen vorher. 4 Wochen bevor ich vor die Reise hätte stattfinden sollen. Die sollte immer am 27. 28. herum stattfinden. Und kam das schon einen Monat vorher. Also Ende März? Ja. Dr. Braun... Wissen Sie, was in dem Koffer drin ist? Da sind Arzneimittel in der Hauptsache drin. Und eine Strickjacke war darin, die habe ich rausgenommen. Die habe ich sogar ein paar Mal getragen. Das ist eine Jacke von mir. Und zu der gehörte auch wieder dieses Schreiben, was wir uns gegenseitig gaben. Fräulein, ich glaube, Lebens gehört, das mir jetzt geschenkt. Das war so ein Scherz, den Dr. Braun bei. Also da war eine Jacke drin, die Sie mal Dr. Braun geschenkt haben, die haben Sie wieder an sich genommen. Ja, nein, die liegt da, die habe ich nur gewaschen, die war vollkommen. Die habe ich schon mal getragen. Die Jacke interessiert mich nicht. Ja. Es wurden also Reisevorbereitungen seit Ende März getroffen. Immer, jedes Jahr, ja. Sind Sie der Ansicht, dass wenn ein Mann seit einem Monat eine Reisevorbereitung trifft, er Selbstmord begehen kann? Das weiß ich nicht. Ich habe in die Seele des Herrn Dr. Braun nicht reinleuchten können. Er war für mich der kurioseste Mensch. Sie waren bei Ihren ersten beiden Vernehmungen mit Sicherheit der Überzeugung, dass ein Selbstmord vorliegt. Ja, weil er das häufig davon sprach, man müsste abtreten und man müsste... Er hat Weihnachten zu mir gesagt, also ich möchte aus dem Leben scheiden, wenn nur einer mitginge. Fragte mich, ob ich mitgehen wollte. Und ich hätte eine Tochter, wie er sich das vorstellte. Ich denke doch nicht daran. Also solche Reden führte der Mann, die man ja eigentlich die nicht ernst zu nehmen warf.